O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und glaubt an seinen Gesandten, dann gibt er euch einen zweifachen Anteil an seiner Barmherzigkeit und macht euch ein Licht, in dem ihr gehen könnt, und vergibt euch. Allah ist allvergebend und barmherzig.